menschliches geboren. Der eine ist dem anderen etwas schuld, der ist tyrannisch, doch er zeigt Geduld und lässt den Schuldner auf die Hochzeit. Doch je obgleich natürlich die Natur ihm selbst so manche Ausflucht bietet, stur kehrt er zurück und löst den Bürgen aus. Solcher ein Benehmen macht Verträge heimlich. In solchen Zeiten kann man auch noch bürgen, hat es der Schuldner mit dem Zahlen eilig, braucht man ihn auch nicht allzu stark zu wehren.